Kundgabe 5025. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.12.1950. Freiwillige Rückkehr in Liebe zu Gott. Unlösbare Bindung. Mich werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr verlieren, so ihr einmal zu mir gefunden habt, aus freiem Willen. Dann könnet ihr nimmermehr abstreben von mir. Denn die Bindung zwischen euch und mir ist unzerreißbar. Sie ist stärker als jeder feindliche Versuch, euch mir zu entreißen. Meine Liebe hält euch gefangen, wenngleich ihr freiwollende und denkende Wesen bleibt. Doch die Liebe ist ein Bindemittel, das Bestand hat für ewig. Ihr könnet euch nicht mehr von mir lösen, wie ich auch nimmermehr von euch lasse, weil ihr mein Anteil seid, das ich mir selbst zur Freude geschaffen habe. Doch unbegrenzt ist meine Freude erst dann, wenn ihr selbst zu mir zurückgefunden habt. Wenn eure Liebe zu mir eure Rückkehr veranlasst hat, was dann der Fall ist, wenn ihr freiwillig zu mir kommt. Darum kann ein Wesen, das einmal die Bindung mit mir eingegangen ist durch die Liebe, nicht mehr zurücksinken in die Tiefe, weil meine ewige Liebe es hält. Solange die Vereinigung mit mir noch nicht stattgefunden hat, ist wohl ein Abfall möglich. Doch dann strebt das Wesen aus freiem Willen von mir ab, kann also mich noch nicht als gefunden annehmen. Und ihr werdet daraus ersehen, wie unsagbar wichtig es ist, dass ihr euch zur Liebe wandelt, weil dadurch allein der Zusammenschluss mit mir stattfinden kann, der euch für ewig an mich bindet, der euch vor dem Absinken in die Tiefe bewahrt. Die Liebe bedeutet alles. Sie ist gewissermaßen der Schlüssel zur Ewigkeit, zum Reiche des Lichtes. Sie ist der Weg zu mir, zum Vater, der euch erwartet, um mit euch selig zu sein. Habt ihr die Liebe, dann habt ihr auch mich, der ich die ewige Liebe bin. Ihr könntet euch also meiner Gegenwart versichern, so wie ihr die Liebe übet. Und nimmermehr werde ich dann von euch gehen. Jedes Liebeswerk setzt aber freien Willen voraus. Und somit ist die Willensprobe bestanden. Ihr habt gewählt zwischen mir und meinem Gegner, der euch an jedem Liebeswerk hindert, so euer Wille nicht stärker ist. Wer in der Liebe lebt, der hat sich der Macht meines Gegners entwunden. Er hat mich in sich aufgenommen. Ich selbst habe Besitz ergriffen von seinem Herzen und kann in ihm wirken. Ich bin in dem, der in der Liebe lebt, und was mir gehört, lasse ich ewiglich nimmer. Der Satan hat wohl große Macht, doch es gelingt ihm nicht, einen Menschen, der in der Liebe lebt, mir zu entfremden, weil dieser mich selbst in sich trägt und er meinen Gegner sehr wohl erkennt. Gebt euch mir zu eigen durch die Liebe. Lasset euch von mir gefangen nehmen durch ständiges Liebeswirken. Und eine selige Gefangenschaft wird euer Los sein. Meine Liebe wird euch nimmer lassen. Ihr werdet mir gehören und dennoch frei sein. Amen.